Namo tasse bhagavato arahato sammāsambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato sammāsambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato sammāsambuddhasse. Einige von uns sind in der Meditation alte Hasen. Einige von uns sind ziemlich neu. Für die, die ziemlich neu sind, sollte ich am Anfang die Voraussetzungen für Meditation erklären, indem man weiß eigentlich, was in der Meditation zu tun ist und wie es gemacht wird. In der Tradition, oder Tradition nach, wenn der Buddha über Meditation spricht, er erklärt am Anfang immer dasselbe. Das sind die Voraussetzungen, die man zusammenfassen kann als eigentlich zwei Voraussetzungen. Erste heißt Kaya Viveka, zweite heißt Citta Viveka. Jetzt, wie wird es erklärt? Der Buddha sagt immer, wenn einer meditiert, was macht er? Aranya Gatova, Lokamula Gatova, Sunyagara Gatova. Das heißt, er geht zu einem Ort, wo er nicht gestört wird, wo er sich nach innen konzentrieren kann. Das heißt, Kaya Viveka, Isolation des Körpers. Körper in Sanskrit oder Pali hat ähnliche Bedeutung so wie Aggregat. Viele Sachen zusammen heißen Körper, so wie der Körper heißt Hände, Füße und so weiter. So, auch Körper heißt viele Sachen zusammen. Jetzt dieses Wort Isolation des Körpers, Viveka. Niemand hat sich hier mit Sanskrit beschäftigt, von dem Wurzel Vich, was heißt trennen. Also die Den Körper bedeutet fünf Sinnen, Auge, Ohren, Nase, Zunge und der Körper, trennen. Nicht zufällig, dieses Wort trennen hat auch die Bedeutung von Weisheit. Weisheit heißt auch eigentlich trennen. Indem wir trennen das Wahre von dem, was nicht wahr ist, wir üben Weisheit. Also die in der Tradition von Yoga, nicht nur in der buddhistischen Tradition. Viveka hat die Bedeutung von Isolation, Isolierung und oder Trennen und Weisheit. In anderen Worten, wenn man den Geist nach innen lenkt und trennt von den fünf Sinnen, die nach außen ausgerichtet sind, man sozusagen hat die Voraussetzung für Meditation, wenn die Sinnen sich nach außen orientieren, dann was für ein Zustand entsteht, dann sollte man verstehen. Entsteht ein Zustand von dem Geist, das leicht sich zerstreut, wenn Eindruck von der Farbe kommt, folgt er die Farbe und denkt an die Farbe, dann sobald Eindruck von den Ohren, Schall oder Geräusch entsteht, dann wieder folgt er den Eindruck von den Ohren, den Eindruck von irgendwelcher Empfindung in den Knien, dann geht er in die Knien, wenn Schulter, dann in Schulter, wenn Ohr, dann Ohr. Und das heißt Affengeist. Affengeist, wenn Sie Affe betrachten, Affe bewegt sich immer so, so, dann so, wenn jemand macht Geräusche, dann gleich läuft der Geist zu den Geräuschen. Wenn die Geräusche angenehm sind, dann, oder wenn Objekt angenehm ist, dann greift man zu. Wenn Objekt unangenehm ist, dann die Affe wird gleich zornig. Nicht wahr? Also wie zähmt man diesen Affengeist? Das für diejenigen, die meditieren, einfach Leiden als Leiden erscheint. Indem man die Sinne nach innen führt. Man widmet sich nicht den äußeren Objekten, sondern führt die Sinne nach innen. Das heißt Kaya Viveka, Isolation des Körpers. Isolation des Körpers heißt, dass der Geist sich nach innen wendet. Und normalerweise man anwendet die Atmung, Einatmen und Ausatmen. Sobald man sich an Einatmen und Ausatmen konzentriert, der Geist dann geht nach innen. So, die meisten Meditationen fangen an mit Betrachtung von Einatmen und Ausatmen, damit der Geist sich nach innen wendet. Nach der Lehre von Abhidhamma, wenn der Geist sich nach außen wendet, dieser Eindruck von Kontakt oder Berührung zwischen den Sinnen und dem Objekt ist so wie, da haben wir Ziegen, nicht hier Ziegen, zwei Ziege, die sich mit den Hornen berühren und kämpfen. Schafe. Schafe. Zwei Schafe. Das heißt, dass Berührung wird sehr grob. Wenn die Sinnen sich nach außen richten, die Berührung wird sehr grob. Wenn die Berührung grob ist, Empfindung ist grob, Geist ist grob, alles ist grob. Wenn die Sinnen sich nach innen richten, die Berührung ist so wie zwei Ballen nach der Abhidharma-Lehre von Baumwolle. Sehr weiche Berührung. Deswegen der Geist wird feiner. Das muss man mit eigenem Körper, mit eigenem Labor erfahren. Dann wird man verstehen, ob es wirklich so ist oder nicht. Wenn der Geist sich nach innen richtet, die Berührung von den Sinnen mit dem Objekt ist weich und fein. Wenn der Geist sich nach außen richtet, die Berührung von den Sinnen und Objekt ist grob. Wenn die Berührung grob ist, Empfindung ist grob, Objekt ist grob und Geist ist grob. Und Prozess der Meditation ist Prozess von Verfeinerung von Objekt, Empfindung und Geist mittels Berührung, weil alles, was wir erfahren nach der buddhistischen Lehre, wir erfahren nur durch Berührung. Wenn keine Berührung, nichts passiert. Wenn Berührung da ist, der Geist sich wendet zu dem Objekt und da Denkenprozess fängt an. Wenn der Geist sich ist nach außen orientiert, die Berührung wird grob. Wenn der Geist ist nach innen orientiert, die Berührung wird fein und der Geist kann verfeinert werden, indem er sich stabilisiert. So, nach der buddhistischen Lehre, die Berührung, wenn der Geist sich nach außen zu den fünf Sinnen wendet, ist immer, der Geist ist immer zerstreut und die Resultat davon ist entweder Aufregung oder einfach Lethargie, Mangel an Sensitivität. Jetzt, nachdem der Buddha erklärt, wenn man meditiert, man trennt sich von den fünf Sinnen, indem man den Geist nach innen führt, sagt er, Aranya gatova, Rukhamule gatova, Sunyagara gatova, Palankam abhujitva, Ujjukayam panidhaya. Palankam abhujitva, er kreuzt die Beine und er macht seinen Rücken gerade. Die Voraussetzung dafür oder Hilfe, Mittel dafür, dass der Geist sich stabilisiert und nach innen wendet, ist, dass man richtig sitzt, mit der Wirbelsäule gerade. Warum? Muss man verstehen. Versuchen Sie so sitzen, was passiert? Wenn man krumm sitzt, was passiert mit der Atmung? Machen Sie selbst Experiment. Bitte sitzen Sie so. Was passiert mit der Atmung? Michael? Ja, sehr flach. Atmen geschieht nur hier und sehr, sehr keine tiefe Atmung. Wenn man richtig sitzt, was passiert? Wo spürt man die Atmung? Hier an den Seiten. Dann Sie können checken, ob Sie richtig sitzen oder nicht richtig sitzen. Wie man richtig sitzt, vielleicht erklären wir morgen oder so. Das ist auch ganze Wissenschaft von Asana. Asana muss Stiram und Sukham, muss stabil sein und gemütlich. Also man soll mit Wirbelsäule gerade sitzen, stabil und gemütlich. So, dann ist es sehr leicht für den Geist, sich nach innen zu wenden und nicht von den fünf Sinnen zerstreut sein. Sonst, wenn Sie hören etwas draußen, der Geist wird gleich denken, was für ein Vogel ist das, wo ist er, ist er unter dem der Fichte oder unter dem, wie sagt, die Namen von den deutschen Bäumen sind mir nicht so gut bekannt. Fichte oder Eiche. Na prima, Eiche ist sehr schön. Dann Eiche und was für ein Vogel ist das? Dann wird man gleich denken an die Gestalt von der Eiche oder von der Fichte. Und so bewegt sich der Geist hin und her und wird zu Affengeist. Dann, wenn man richtig sitzt, hilft man sich, wenn man Körper stabilisiert, ist es leicht, den Geist zu stabilisieren. Wenn der Körper nicht stabilisiert ist, Geist wird nicht stabilisiert. Merken Sie sich, die Leute, die keinen stabilen Geist haben, obwohl sie an sehr, sehr gemütlichen Sofa sitzen, sie bleiben keine Minute ruhig. Der Yogi, der an Meditation gewöhnt ist, er sitzt auf der Erde stundenlang ohne Bewegung. Warum? Weil sein Geist stabil ist und er ist richtig gestützt. Richtig gestützt heißt, er stützt sich auf den Sitzknochen, auf den Knien, dann ist er sehr stabil, wenn man ihn bewegt. Er bewegt sich nicht. So kann man checken, ob man stabil ist. Sie lassen, fragen Sie die Kollegen, dass sie auf Stoß stießen, wenn sie sich nicht bewegen. Sitzen Sie stabil, dann müssen Sie sich gewöhnen, auch gemütlich zu sitzen. Das ist auch Mittel für Isolierung des Geistes. Parimukham Satim Upatha. Dann nächste, Parimukham Satim Upatha Petwa. Nachdem er also sich von den Sinnen getrennt hat, nachdem er aufgepasst hat, ob er richtig sitzt, stabil sitzt, er konzentriert sich auf das Meditationsobjekt, was immer das Meditationsobjekt wird. Immer daran denken, Meditationsobjekte sind immer Geistesobjekte. Sogar Atmung, wenn Sie meditieren, wird zu Geistesobjekt. Weil wahre Atmung sich immer bewegt, aber der Geist, obwohl er Atmung betrachtet, er bleibt ruhig auf einer Stelle, indem er nicht Atmung, sondern Bild von Atmen, das er sich im Geist gemacht hat, verfolgt. Und so ist es auch mit anderen Objekten, sogar wenn Sie als Meditationsobjekt Farbe nehmen. Die Farbe, die Sie eigentlich betrachten in Meditation, ist das Bild der Farbe, die Sie sich mit Augen gemacht haben. Es ist mentales Bild. Warum, haben wir erklärt? Weil nur mentale Bewusstsein hat die Fähigkeit für tiefe Konzentration und für Weisheit. Auge kann sich nicht konzentrieren, Ohren auch nicht. Nur wenn sie auf Geistesbewusstsein basiert sind, können sie sich konzentrieren. Parimukham Satim Upatha Petwa, nachdem er seine Achtsamkeit auf Meditationsobjekt gelenkt hat, dann er mit Achtsamkeit und Wissensklarheit widmet er sich dem Meditationsobjekt. Da fängt Meditation. Indem er sich widmet Meditationsobjekt, was passiert? Er isoliert den Geist. Erst hat er den Körper isoliert, von dem Körper hier heißt eigentlich Körper des Geistes, weil Geist kann nicht arbeiten ohne Empfindung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und so weiter, Geistesfaktoren. Und Isolation des Geistes, Citta Viveka, bedeutet eigentlich Dhyana. Zustand von Dhyana. Zustand von Versenkung in das Objekt. Wie versenkt man sich in das Objekt? Indem man nicht an Vergangenheit denkt, nicht an Zukunft denkt und bleibt konsequent in Vergangenheit, in Gegenwart, in Zukunft bei dem Meditationsobjekt. Das ist Shamatha, Beruhigung des Geistes. Diese Beruhigung des Geistes ist die Voraussetzung für Meditation. Und Beruhigung des Geistes kommt, wenn der Geist bleibt in Vergangenheit, in Gegenwart und in Zukunft bei demselben Bild von dem Objekt, das er sich mit dem Geiste gemacht hat. Er ändert nicht das Bild des Objektes. Deswegen der Geist bleibt in Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft werden zu Gegenwart. Und in dieser Gegenwart, wenn er lange, lange Zeit bleibt, Objekt und Subjekt schmelzen zusammen, dann kommt tiefe Konzentration. Wenn es nicht der Fall ist, dann die Tiefe, man hat keinen Zugang zu tiefer Konzentration. Wenn man keinen Zugang zu tiefer Konzentration hat, alles, was man denkt, wird basiert auf eigene Zuneigungen und Abneigungen, eigene Vorurteile, was Objekt ist, ist schön, ist nicht schön, ist gut, ist nicht gut, ist, gefällt mir, nicht gefällt mir. Ist das nicht so? Muss man sehen, ob es wirklich so ist oder ob der Buddha sich das ausgedacht hat. Normalerweise, wenn wir denken immer an das, was uns gefällt, nicht gefällt, was gut ist, nicht gut ist. Und so verfolgen wir die Gedanken. Wenn wir aber meditieren, wir verfolgen nicht die Gedanken, wir verfolgen Berührung mit dem Meditationsobjekt. Dann, was heißt Fortschritt in der Meditation? Obwohl wir andere Wahrnehmungen haben, andere Berührungen haben, andere Empfindungen haben, andere Gedanken haben ab und zu, der Geist bleibt bei demselben Meditationsobjekt. Wenn wir diese Fähigkeit entwickeln, wir entwickeln Meditation. Wenn wir nicht diese Fähigkeit entwickeln, die Meditation entwickelt sich nicht. So einfach ist das. Das sind also die Voraussetzungen für Meditation. Jetzt wir wollen sie an unser Objekt anwenden. Und unser Objekt jetzt ist Metta. Metta heißt Liebe. Liebe im Sinne, wie wir schon gesagt haben, im Sinne von Freundschaft. Und wie man das macht und was das bedeutet und wie diese Meditation entwickelt wird, erklären wir weiter nach einer Meditation. Zu viele Informationen, ohne dass man sie verdaut, wird zu was führen? Durchfall. Es gibt körperliche Durchfall, es gibt auch geistliche Durchfall. Wir wollen keinen geistigen Durchfall. Wir wollen sehr gut verdauen. Deswegen machen wir eine Meditation, indem wir bis 11 Zeit haben. Kein Problem, dann eine Stunde Meditation und dann wieder halbe Stunde reden. Okay? Dann machen wir eine kleine Pause und wir vorbereiten uns für eine Stunde Meditation. Dann Sie wenden sich an das Objekt, das Sie schon gewöhnt sind. Wenn Sie früher mit Atmen gearbeitet haben, dann auf Atmen. Wenn Sie Zen geübt haben, dann auf Leerheit. Wenn Sie mit Amitabha gearbeitet haben, dann lenken Sie den Geist auf Amitabha Mantra oder Amitabha Bild mit Mantra. Was immer für Meditation Sie geübt haben, mit dem Verständnis, dass Sie bleiben bei dem mentalen Bild. Es ist ein mentales Bild. Nur beim mentalen Bild, der Geist bleibt stabil. Dann machen wir weiter mit mittels von Metta-Meditation, indem wir den Geist auf Metta Metta-Bild oder Metta-Vorstellung konzentrieren. Das ist auch geistiges Objekt und die Vorteile von diesem Objekt und die Schritte von dieser Meditation erklären wir auch mit der Zeit. Alles auf eins wird, wie wir gesagt haben, zu was führen? Unverdauung. Und wir wollen gut verdauen, damit diese Meditation für uns sozusagen natürlich wird, indem wir uns daran gewöhnen, was Gewohnheit wird, wird natürlich. Was nicht Gewohnheit wird, wird nicht gut verdaut und wird zu was führen? Geistigen Durchfall. Dann wir wollen uns gewöhnen auf Metta-Meditation, Liebe-Meditation, damit es gut verdaut wird und damit es uns und alle Wesen, es uns und allen Wesen Nutzen bringt. Habe ich okay gesprochen? Alles klar? Keine Frage? Alles klar? Na prima, dann machen wir eine Pause für 10 Minuten und meditieren wir. Dann bis 11 Uhr. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jetzt der buddhistischen Tradition nach wie man das Objekt im Geiste macht, also Objekt im Geiste machen heißt eigentlich, wird auf Deutsch übersetzt als Aufmerksamkeit, aber Aufmerksamkeit heißt eigentlich im Geiste ein Objekt machen. Also wie man im Geiste ein Objekt macht, entscheidet, wie man das Objekt erlebt. Deswegen in der nördlichen Tradition von Buddhismus, besonders in Yogacara, dass am besten diese Tradition von Shamatha und Vipassana Meditation erklärt. Dieser ganze Prozess von Meditation kann man auf Verständnis von Aufmerksamkeit im Geiste machen, von dem Objekt erklären. So zum Beispiel in Yogacara Bhumishastra, der Asanga spricht, um Meditation zu erklären, auch Shamatha und Vipassana Meditation, Beruhigung Meditation und Einsicht Meditation, spricht von so viel wie 40 verschiedene Sorten von Aufmerksamkeit, die Meditation erklären. Später, wenn Sie über Meditation was verstehen möchten, Sie sind sehr glücklich. Sie können auf Chinesisch diese Yichesetilun lesen und studieren. Mal vielleicht werde ich das lehren. Jetzt in Prag lehre ich das ein bisschen systematisch. Also diese verschiedenen Sorten von im Objekt im Geiste machen, erklären den ganzen Prozess von Meditation von Anfang bis zu dem Zustand von Buddha eigentlich. Jetzt in Meditation, was uns jetzt interessiert, wir werden nicht so detailliert reden, es gibt zwei Sorten von im Geiste machen, dass man in Shamatha und Vipassana anwendet, wie man es immer interpretiert. Es wird anderes in Theravada, anderes in Yogacara interpretiert. Entweder macht man Objekt im Geiste wahrheitsgemäß, das heißt Tattva Manasikara, Jushu Zui. Also, wie das Objekt wirklich ist, Objekt ist entweder Rupa oder Nama, Form oder formlos. Es ist unbeständig, es ist verbunden mit Dukkha. Dukkha heißt eigentlich Leiden von Unbeständigkeit und Ichlosigkeit von Unbeständigkeit. Das ist, wie man wahrheitsgemäß Objekt im Geiste macht. Andere im Geiste machen von Objekt ist sogenannte Adimokshiki Manasikara, diese im Geiste machen durch Entschluss. Ich brauche es so, deswegen es wird so. Shenjie-zui. Wenn man durch Entschluss das Objekt im Geiste macht, ist, weil man das Objekt so braucht. So man übt Meditation über Liebe, indem man Liebe im Geiste braucht, damit man diese Tendenz zu Zorn, zu Hass überwindet. So macht man unschönes Objekt im Geiste, so wie Leichen oder so wie die verschiedenen Körpersteile, damit man diese sensuelle Begierde überwindet. Und man macht zum Beispiel sechs Elemente im Geiste als Objekt, damit man diesen Stolz im Geiste überwindet und so weiter. Man macht bedingte Entstehung im Geiste, damit man Verblendung überwindet. Man macht Einatmen und Ausatmen im Geiste als Objekt, damit man diese Tendenz zu Aufgeregtheit, zu Zerstreutheit des Geistes überwindet. Man macht das Objekt im Geiste je nach dem Bedürfnis, die Befleckungen des Geistes zu überwinden. Jetzt, wenn wir über Liebe meditieren, wir machen das Objekt durch Entschluss. Ich will dass ich und alle Wesen sich im Zustand von Glückseligkeit befinden, indem ich so entschlossen habe, ich fange an, alle Wesen im Zustand von Glückseligkeit zu betrachten und zu sehen. Weil Entschluss entscheidet, wie man die Sachen sieht. Deswegen der Buddha auch lehrt, dass alle Dharmas sind durch Chanda. Chanda heißt Wunsch. Alle Dharmas sind durch Wunsch zustande gekommen. Kein Wunsch, kein Dharma. Also, indem wir ein Objekt mit Wunsch im Geiste machen, dieses Objekt dann entsteht. Sehr wichtig zu verstehen, wenn wir von Meditation etwas wissen möchten. Chanda, Mulika, Sabedama, alle Dharmas, alle Phänomene sind durch Wunsch entstanden. Wurzel von Phänomenen ist ein Wunsch. Jetzt, ich wünsche mir, dass ich und alle Wesen im Zustand von Glückseligkeit sind, dann übe ich Metta. So übe ich Metta, indem ich noch mit diesem Objekt vertraut bin. Wenn ich mir sehr, sehr vertraut mit diesem Objekt bin, das ist der höchste Zustand von Metta, Zustand von Buddha, ich habe Liebe auch ohne Objekt. Und das ist eigentlich Gipfel von dieser Meditation. Ich brauche keinen Objekt, in dem Liebe ist nicht getrennt von meinem Geist. Wenn wir den Weg von Bodhisattva gehen möchten, der Nagarjuna in Bodhi Zhilianglun, diese Bodhisambara, Bodhi Rüstung Shastra erklärt, dass Metta ist Einfang von Bodhicitta, indem man diesen Potenzial von Glückseligkeit, von Erfüllung in allen Wesen, einschließlich sich selbst, betrachtet. In der Mahayana-Lehre, alle Wesen haben potenziell vier Glückseligkeit. Besonders in der Mahayana-Lehre, also entwickelte Mahayana-Lehre, entwickelte Lehre von dem Weg, das zu Zustand von Buddha führt, alle Wesen sozusagen ohne Unterschied haben diese potenziell für Buddha-Wesen in sich, in eigenem Herz. So nach der buddhistischen Tradition, egal ob Theravada oder andere Tradition, was hat der Buddha unter dem Baum der Erleuchtung erlebt? Er hat gesehen, alle Wesen, so wie Lotusblumen, einige tief in, wie sagt man, matt, hab's vergessen, in Schlamm. Einige tief in Schlamm versunken, einige gehen schon zur Oberfläche von dem Schlamm und eigene schon fangen an, sich öffnen, indem sie ein Teil von dem Wesen schon über Schlamm sich gehoben hat. So, die Wesen haben eigentlich alle potenziell zur Glückseligkeit, alle haben sogenannte Buddha-Natur oder Matrix von Tathagata. ob man diese Theorie von benutzt oder andere Theorien, wenn man Metta meditiert, man betrachtet die Potenzial der Wesen zu Glückseligkeit. Für diejenigen, die den Weg von Bodhisattva üben, warum darf sich ein Bodhisattva nicht zürnen? Weil er sieht potenziell von den Wesen, von Buddha-Wesen. Warum soll er nicht anhaften? Weil er sieht potenziell von Buddha-Wesen, von Buddha-Natur in allen Wesen. Deswegen, so meditiert er, damit er diese Bodhicitta, diese Geist von universale Erleuchtung entwickelt. Das ist sehr, sehr mächtige Mittel, um die Befleckungen des Geistes, um Reinheit des Geistes zu erleben. Und Befleckungen des Geistes zu erleben, damit man die Reinheit des Geistes erlebt. Also in Meditation von Metta, man meditiert, indem man diese Potenzial von Glückseligkeit, von Erfüllung, von Liebe, die selbstlose Liebe, Metta heißt selbstlose Liebe. Sehr wichtig zu verstehen, das ist nicht nur Liebe, aber es ist selbstlose Liebe. Deswegen heißt es Freundschaft, Metta, Maitri. Zu. Warum? Weil ein Freund ist einer, der zwecks Hilfe für die anderen, zwecks Erfüllung von allen, sich selbst vergisst, damit man zu Nutzen von anderen wirken kann. Dass, wenn wir abends Metta-Sutta lernen, das ist verglichen mit einer Mutter, die einziges Kind mit eigenem Leib schützt. So schützt einer, der Metta übt, alle Wesen dadurch, dass er sozusagen für Nutzen von anderen und Nutzen von sich, für sich selbst meditiert. Und das höchste Nutzen für alle, indem es das höchste Ideal, höchste Erfüllung für alle ist die Liebe, also selbstlose Liebe. Nach der Lehre von Visuddhimagga, das Sie später lernen können, der nahe Feind von selbstlose Liebe ist Zorn. Das kann man sehr, sehr klar sehen. Wenn man sich ärgert, man übt nicht die Liebe. Wenn man sich nicht ärgert, dann kann man Liebe entwickeln und üben. Das ist sehr leicht zu sehen. Aber ferne Feind von Liebe ist eben, dass man nicht so klar sieht, ist eben Anhaftung. Wenn man anhaftet, die Liebe, die Kraft von Liebe wird eher oder später immer frustriert. Solange man haftet, die Liebe wird immer frustriert. Muss man selbst experimentieren, damit man es klar sieht. Man will lieben, aber man wird immer frustriert, indem man anhaftet. Und wenn man anhaftet, was passiert? Die Liebe wird nicht erfüllt. Wenn die Mutter eigenes Kind sehr liebt, aber haftet an ihn und will, dass er sei so, wie sie sich wünscht, nach dem Bild, das sie sich gemacht hat, sie wird frustriert und das Kind wird frustriert. Aber wenn sie ihm gibt, was er braucht und nicht anhaftet, dann das Kind wird gedeihen. Ist das nicht so? Muss man sehr klar sehen, ob das wirklich ist oder nicht. Solange die Liebe mit Anhaftung verbunden ist, es wird immer frustriert. Und Metta ist eben die Liebe, die nicht mit Anhaftung verbunden ist. In der buddhistischen Lehre, Anhaftung erzeugt selbst Ego. Keine Anhaftung, kein Ego. Wir leben im Zustand von Samsara, indem wir Ego haben, indem wir Anhaftung haben. Durch Anhaftung Ego kommt zustande, durch Ego kommt Frustration in der Liebe zustande. Der Buddha hat keine Frustration durch Liebe, indem er an nichts haftet. Deswegen ist er frei und seine Liebe braucht kein Objekt. Es bleibt immer in dem Herz. Das ist dann Erfüllung von Bodhicitta, von universale Erleuchtung. Nicht nur Erleuchtung für sich selbst, sondern Erleuchtung für alle Wesen. Und deswegen der weise Nagarjuna erklärt, dass Prozess von Entstehung der Bodhicitta fängt an mit Übung der Liebe, indem man alle Wesen als Vatsya, Vatsya heißt eigentlich auf Sanskrit ein Kalb. Kalb ist dasselbe in, auch sogar in Hindi wie Sanskrit, wie ein Kind. Man betrachtet alle so lieb wie eigenes Kind. Das ist Metta. Und diese Metta, dann bringt großes Nutzen für den Meditierenden selbst und auch für alle Wesen. Indem, obwohl die Wesen sich ärgern, man ärgert sich nicht, man dann ist von großem Nutzen für alle Wesen. Aber wenn die Wesen sich ärgern und man macht mit, man ist von keinem Nutzen für sich selbst und auch für die Wesen. So, wenn man Metta übt, man lernt, von großem Nutzen zu sein, indem man sich nicht mehr ärgert. Und das ist Liebe. Damit man es zustande bringt, muss man auch Weisheit entwickeln. Ohne Weisheit, diese Liebe kann nicht zustande kommen. Deswegen in der buddhistischen Tradition, damit man Perfektion in Empfindung und im Geiste erlebt, übt man Liebe als Mittel für Mitgefühl, durch Mitgefühl, wenn man den Weg von Bodhisattva gehen möchte, so erklärt der Nagarjuna, dann durch Mitgefühl auf Grundlage von Liebe, man macht die großen Taten, weil die großen Taten kommen, die Taten, die wirklich nützlich sind, kommen durch Mitgefühl. Deswegen Liebe und Mitgefühl eigentlich, so zum Beispiel in der chinesischen Sprache, sind ein Wort, Zupei, auch in Vietnamesisch nicht, weil sie so eng verbunden sind. Aber wir müssen verstehen, obwohl sie so eng verbunden sind, wenn wir Liebe üben, wir betrachten potenziell der Glückseligkeit in allen Wesen, wenn wir Mitgefühl üben, wir wünschen uns, dass wir selbst und alle Wesen von Leiden befreit sind. Perspektive ist, Wunsch ist doch andere Wunsch. Wenn wir diesen Wunsch erfüllen, dann die beiden Seiten sich ergänzen. Das wird auch erklärt, wenn wir sehen, in Metta Sutta sehr klar. Wenn Metta aktiv wird, es wird zum Mitgefühl. Wenn Liebe aktivisiert ist, man engagiert sich, um Leiden von sich selbst und von den anderen zu befreien. Wenn man sich engagiert, Leiden von sich selbst und von anderen zu befreien, was ist der Mittel? Natürlich Freude. Wenn man der Feind, nahe Feind von Mitgefühl, wie wir erklärt haben, dass man sehr klar sehen kann, ist Gewalt. Man kann nicht Mitgefühl üben, wenn man gewaltig ist. Gewalt und Mitgefühl einfach kommen nicht zusammen. Aber wenn man Leiden der Wesen kontempliert, man wird durch Leiden, man wird deprimiert. Der buddhistische Legende nach, sogar der Bodhisattva Avalokiteshvara, der Verkörperung von Mitgefühl, wenn sie oder er Leiden der Wesen kontempliert hat, hat ein Tränen gegossen. Und diese Träne wurde dann zu Tara. Im tibetanischen Buddhismus, Tara ist für bei dem Volke sogar vielleicht noch populärer als Avalokiteshvara selbst, weil es von sehr menschlichen Gefühl kommt, was ist dann Traurigkeit über Zustand von Leiden. Es ist so traurig, dass wir Wesen uns in diesem Zustand von samsarischen Leiden befunden, ohne dass wir davon bewusst sind. Das ist wirklich sehr traurig. Wenn man das kontempliert, kein Wunder, dass man sehr leicht auch Trauer erleben kann. Das ist ja menschlich. Deswegen kommt Freude. Freude damit, man alle Ängste und Depressionen überwindet, damit man sich erfreut an eben an allen guten Sachen, das zur Erfüllung führen. Das ist dann Freude, indem man sich erfreut an allen wahren, guten Eigenschaften, Tugenden von den Wesen. Man wird nicht traurig, weil alle Wesen sozusagen ohne Unterschied haben, auch wenn es nur ein Samen ist, haben eine Öffnung für Tugend, haben gewisse gute Eigenschaften, die, obwohl sie sehr, sehr schwer zu sehen sind, sind da. Deswegen der buddhistische Tradition nach nicht der Shariputra, nicht der Moggallana, nicht die Schüler, sondern nur der Buddha konnte sehr, sehr klar sehen, diese Potenzial für Tugend, sogar in den Wesen, die äußerlich sehr übel und sozusagen ohne Eigenschaften waren. Aber der Buddha hat trotzdem gesehen, so zum Beispiel Shariputra hat Sanai Ordination zu einem alten Brahmin, der sehr, sehr übel war und immer bekannt war für seine üble Taten. Der Buddha hat gesagt, er soll ordiniert werden, weil er in früheren Leben ein Löffel von Reis einem Arahat gegeben hat. Das sieht nur ein Buddha, nicht kein Schüler kann sowas sehen. Außerdem auch sehr bekannte Geschichte, als Buddha Dharma lehrte, kam ein betrunkener, besoffener Brahmin zu der Sammlung und die andere Schüler haben verwehrt den Weg, aber der Buddha sagt, lassen Sie ihn kommen. Am Ende von dem Vortrag, obwohl er völlig besoffen war, er wollte Mönch werden. Der Buddha hat gesagt, lassen Sie ihn Mönch werden, wenn er dann von seiner Katze sagt, man, dann wach, dann sieht er, was bin ich, wo bin ich, wo bin ich, was ist geschehen. Dann hat er wieder die Robe weg, aber trotzdem, nachher ist er, nach ein paar Jahren, wenn er zu Reife gekommen ist, ist er doch ein Mönch geworden und wurde ein Arahat danach. Diese positive Potenzial in den Wesen vollkommen sehen, das ist nur der Buddha selbst kann es machen. Wir einfache Menschen haben keinen Zugang dazu. So, wenn man Freude findet an den Tugenden, dann wird man nie tief im Zustand von Angst und Depression kommen können. Und man wird auch, wie wir gestern schon erklärt haben, man wird von Eifersucht loswerden. Und Eifersucht ist eigentlich in dem Wege von, besonders von Bodhisattva, ist größte Hindernis. Wie der Shantideva sagt, beste Weg zu Bodhicitta ist, dass man sich von den Tugenden von anderen erfreut, dann hat man sie umsonst. Man braucht nicht sich zu viel bemühen, wenn man sich erfreut an Tugenden von anderen, zur gleichen Zeit man bekommt diese Tugenden. So, wenn sie umsonst zu Tugenden kommen möchten, bitte, bitte, viel, viel erfreuen an Tugenden von anderen. Man braucht sich nicht so viel bemühen. Hm? Macht das Sinn? Dann, normalerweise, wir haben immer kritische Einstellung zu den anderen und wir sehen immer die schlechten Sachen draußen. Deswegen wir erfreuen uns nicht. Aber wenn wir unsere Sichtweise ändern, dann je mehr wir erfreuen, desto mehr Erfüllung im Leben haben wir. Und in jeder Situation wir entwickeln positive Einstellung. Und positive Einstellung bringt Erfüllung. Wenn wir negative Einstellung haben, Erfüllung kann nicht zustande kommen. Und dann letzte, Gleichmut ist die Voraussetzung für Weisheit. Ohne Gleichmut, Gleichmut, ja, keine Weisheit. Das ist, die Weisheit kommt zur Reife durch Gleichmut. So sind diese vier edle oder beste Zustände des Geistes und von Gemüt miteinander verbunden. Aber man fängt an mit Liebe, indem Liebe ist die Öffnung für alle positive Eigenschaften. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man nicht diese Öffnung hat, die positive Eigenschaften kommen eben nicht. Sie brauchen nur denken an Juwel der deutschen Literatur, Dr. Faust. Damit man es sehr klar sieht, die Öffnung zu allen Positiven kommt durch die Liebe. Na gut, wenn Sie in Prag sind, Sie können das Haus von Faust besuchen. Da ist doch ein Loch im, wie sagt man, im Dach, ja. In der Nähe von Neue Stadtrathaus. Du hast nicht gesehen, hm? Na gut. Dann jetzt kommen wir zu Metta, Liebe. Weil wir im Leben viel, viel Spaß haben möchten, wir wollen viel, viel Freude im Leben haben. Was immer wir uns bemühen, die beste Bemühung ist Bemühung um Liebe, damit man ein glückliches Leben führt. Ist das nicht so? Alle einverstanden? So, wie entwickelt man die Liebe? Jetzt, Metta, Grundobjekt von Metta ist nicht Liebe zu einem Person, sondern Liebe zu allen Wesen. Warum es ist so wichtig, dass man es versteht? Was macht diese Meditation von Brahma Viharas eine besondere Meditation? Eben das Objekt von dieser Meditation ist unbegrenzt. Deswegen diese Meditation heißt auch die Verweilung in unbegrenzten oder Verweilung in Appamana, Verweilung in unbegrenzten Zuständen des Geistes. Indem, wenn Objekt des Geistes unbegrenzt sind, was passiert mit dem Geist? er sieht als illusorisch seine Unterscheidungen, die immer mit Abneigung, Zuneigung verbunden sind. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Unsere Unterscheidungen, wenn Sie sie richtig studieren und im täglichen Leben betrachten, wenn Sie wollen von Meditation viel, viel Nutzen haben, muss man im täglichen Leben betrachten, wie tief diese Tendenz zu Abneigung und Zuneigung in uns sind. Wenn wir nicht richtig meditieren können, es ist auch wegen dieser Tendenz von Abneigung und Zuneigung, Zustand von Aufgeregtheit, Zerstreuung des Geistes, Zustand von Lethargie, ist auch verbunden mit Zustand von Abneigung und Zuneigung. Und diese Abneigung und Zuneigung Zustände, die regieren unseren Geist. Wegen diesen Tendenzen ist unser Geist unruhig. Sehr wichtig zu verstehen. Ist unruhig, das ist Leiden. Unruhe ist Leiden. Die ultimative Ruhe im Buddhismus heißt Nirvana. Und Nirvana ist Zustand ohne Wahn. Und unsere Wahn ist unsere Anhaftung, die sich als Zuneigung und Abneigung manifestiert. Jetzt, wenn wir über Metta meditieren, richtig meditieren, wir sehen das. Und es ist leicht zu sehen, indem wir ein Objekt wählen, das unbegrenzt ist. Das ist der große Vorteil von dieser Meditation. Wir wählen ein Objekt, das unbegrenzt ist, deswegen wir sozusagen assimilieren uns oder anpassen uns an die unbegrenzte Weisheit, das eigentlich Nirvana gehört oder Soheit in buddhistische, in dem Weg von Bodhisattva, diese Nirvana wird als Soheit verstanden. Also nicht dualistisch. Wenn man Nirvana erreicht, alles wird eben so, wie es ist. Und das ist die ultimative Erleuchtung. Indem wir nicht erleuchtet sind, wir eben sehen nicht die Sachen, wie sie wirklich sind, sondern durch die Brillen von unseren Abneigungen und Zuneigungen. Dann können wir uns nicht wundern, dass es uns nicht so gut geht. Das ist sehr schwer zu vermeiden, oder? Na gut, dann die Meditation über Metta, der Theravada-Tradition, manchmal die Erklärungen sind sehr, sehr nützlich in der Theravada-Tradition, manchmal besonders nützlich in der nördlichen Tradition. Am besten, wenn wir nehmen das Beste von den beiden Traditionen, um Buddhismus zu verstehen. In der südlichen Tradition, das ist sehr nützlich, man fängt an die Metta-Meditation mit sich selbst. Das ist der erste Schritt. In der nördlichen Tradition Man fängt mit dem zweiten Schritt. Zweiter Schritt heißt Brechen von den Grenzen. Sima Bheda. Was sind die Grenzen von unserem Geist? Ich und du. Du, das mir gefällt. Du, das mir gleichgültig, du, das mir gleichgültig ist, indifferent, gleichgültig, und du, das ist mein Feind, das mir überhaupt nicht gefällt, dass ich von diesem Dich möchte ich loswerden. Das sind unsere Grenzen. Diese Grenzen muss man beseitigen, damit man selbstlose Liebe üben kann. Sehr wichtig zu verstehen. Solange diese Grenzen uns definieren, wir können nicht selbstlose Liebe empfinden. Nicht möglich. Wenn wir diese Grenzen als Grenzen sehen, dann die Horizonten von selbstloser Liebe können sich veröffentlichen, aber sonst sehr schwer. Unsere Vorahnen, die Griechen, hatten sogar ein besonderes Wort für Liebe, das sozusagen universal ist, das nicht an konkretes Wesen gebunden ist, und für sexuelle Liebe. Wir noch jetzt haben kein Wort für diese Unterscheidung. Zwischen ideale Liebe und Eros-Liebe. Aber eben in der indischen Sprache diese universale Liebe als Ideal heißt Metta, Freundschaft. Selbe Wort als Freundschaft. Aber wenn wir auf Deutsch oder auf Tschechisch oder was immer Freundschaft sagen, dann wir haben nicht unbedingt den Eindruck, dass es sich um selbstlose, ideale Liebe handelt. Also diese selbstlose oder ideale Liebe entwickelt man, indem man Entschluss übt. Deswegen haben wir am Anfang gesprochen von zwei Sorten von Aufmerksamkeit im Sinne von Objekt, wie es in der Wahrheit ist, und Objekt, wie man es haben möchte. Jetzt ist Objekt, wie man es haben möchte, und man möchte es haben, so in der sinnlichen Tradition, durch sogar vier Entschlüsse. Erste ist, man fängt mit sich selbst, indem man den Entschluss macht, Avero Homi, ich bin frei von Feindschaft. Sie kennen sie. Südliche Tradition, oder? Südliche Tradition, ja. Das ist sehr nützlich, diese. Sehr, sehr nützlich. Ist eigentlich in der südlichen Tradition besser erklärt als in der nördlichen Tradition. obwohl die philosophische Seite von dieser Übung ist besser erklärt in nördlicher Tradition. Aber praktische Anweisungen sind sehr, sehr nützlich. Also erst, ich bin frei von Feindschaft. Ich mache so einen Entschluss. Warum fängt man mit sich selbst? Visuddhimagga erklärt auf sehr wunderbare Weise, es zitiert erste Vers von Udana, der sagt, Buddha sagt, wenn ich die Wesen Dasa, Disa, Anupagama, wenn ich die 10 Richtungen durchgedrängt habe, Na eva ajhaga, ich habe nicht realisiert, ich habe nicht gesehen, einen Wesen, das etwas mehr liebt als sich selbst. Sehr wunderbar. Das sagt der Buddha, das sagt nicht eine, der nicht versteht. Der sagt einer mit vollem Verständnis. Warum? Jeder Wesen, auch wenn er super verblendet ist, will seine Glückseligkeit. Wir sind geboren, um glücklich zu sein. Jeder Wesen sucht eine Sache, nur von kleinen Organismus bis zu den Göttern, höchsten Göttern. Alle suchen sich. Alle suchen nach Glückseligkeit, nach Erfüllung. Und alle wollen Leiden vermeiden. Auch wenn man Selbstmord übt, man denkt, dass man dadurch irgendwelche Glückseligkeit erlebt. Man muss ein Buddha werden, damit man es klar sieht. Alle wollen sich wünschen Glück. Alle wünschen sich Glück. Aber indem wir nicht verstehen, was wahre Glück ist, wir sind sehr unglücklich. Aber wir wünschen uns Glück. Alle Wesen wünschen sich Glück. Von Geburt bis Tote, alle wünschen sich Glück. Egal, ob sie Insekten sind oder ob sie Menschen sind oder Tiere sind oder Götter sind, alle wünschen sich Glück und alle richten sich danach. Einige mit mehr Verständnis, einige mit weniger Verständnis. Die meisten von uns leider mit sehr wenig Verständnis. Aber alle wünschen sich Glück. Indem sie es nicht erreichen, sie sind frustriert. Aber auch frustriert, sie wünschen sich Glück. Oder nicht? Und wahre Glück kommt am Anfang, wenn man diese Tendenz zu Feindschaft überwindet. Deswegen erster Entschluss, möge ich frei von Feindschaft werden. Avero homi. Zweite, abhyapajo homi. Möge ich, wenn ich frei von Feindschaft bin, kann ich dann Freiheit von Hass erreichen. Also zweiter Wunsch, möge ich frei von Hass werden. Avero homi, abhyapajo homi, anigo homi, igha, heißt auf Pali oder Sanskrit, igha heißt eigentlich Hindernisse oder Katastrophe. Kommentar erklärt igha als Upadava. Upadava ist eigentlich Katastrophe. Möge ich von allen Hindernissen frei werden. Körperlichen und geistlichen. Das ist Erfüllung, Glückseligkeit. Und im letzten Ende möge ich mich selbst in Glückseligkeit tragen. Hm? Sukham Atanam Pariharami. Hm? Ich trage mich herum in Glückseligkeit. Also freilich übersetzt, möge ich glücklich sein. Hm? Das ist ziemlich einfach, aber wenn man das Wort zu Wort übersetzt, und das ist sehr schön, möge ich mich herumtragen, ich in Glückseligkeit. Hm? Das sind die vier Wünsche, mit denen man die Meditation anfängt. Indem man möge ich von Hindernissen befreit werden. Hm? Auf Pali sehr schön. Avero homi, abhyapajo homi, anigo homi, sukhi atanam pariharami. Sukhi atanam pariharami. Ich trage mich überall herum in Glückseligkeit. Hm? Michael trägt sich überall herum in Glückseligkeit. Muss man schon üben. Hm? So, das sind die vier Wünsche von Metta. Und in Burma zum Beispiel, wenn man längere Retreats Metta macht, manchmal ein Monat Retreat, dann die Hälfte von der Zeit oder ein Drittel von der Zeit, man widmet eben diese Übung. Man versetzt sich durch eigenen Entschluss und Klarheit von diesem Entschluss im Zustand von Glückseligkeit. Wenn man selbst glücklich ist, man kann dann dieses Glück an andere übertragen, auch sogar wenn sie feindliche Gesinnung haben. Aber wenn man selbst nicht innerlich glücklich und fest ist, wie kann man dann die Liebe übertragen? Das ist Vorteil von dieser ersten Schritt, das nur in der südlichen Tradition erklärt wird. Und wie man das übt, ja, wir sind schon fast am Ende, dann jetzt machen wir einfach, sie konzentrieren sich inne, im Innern, und sie versuchen diese, durch diese vier Wünsche sich in Zustand von Glückseligkeit versetzen und nachmittags dann eben üben wir das und vielleicht ich erkläre klein bisschen noch wie man das macht, aber erst erfahren also wichtig ist, dass man entspannt wird, keine Spannung im Körper, man geht durch den ganzen Körper, entspannt sich, dann man sieht, dieser Körper, dieser Geist ist an Körper gebunden, dieser Körper und Geist, das bin ich, und zu diesem Körper und Geist, das zusammen verbunden sind, das ungetrennt sind, ich entwickle diese vier Entschlüsse, die diese Empfindung von Körper und Geist im Sinne von Glückseligkeit ermöglichen. Hm? So, wir haben um 11 geht es zu Ende. Hm? Um wie viel Uhr ist Hamham? Hm? Ja, 11:20. Na, dann vielleicht 5 Minuten mehr, sonst dann meditieren wir. 20 Minuten. Hm? Über, Sie können sich erst vorbereiten, richtig entspannen und dann durch diese vier nach der Lehre von Abhidharma, zum Beispiel Abhidharma Kosha, Wille, es gibt zwei Phasen von Wille. Samkalpaka, erst arrangiert man sich mit dem Objekt und dann Pravartaka, dann man geht in dem Objekt hinein. Also erst muss man sich arrangieren mit dem Objekt, indem man diese Entschlüsse übt. Dann geht man in Objekt hinein, indem das Objekt sehr klar erscheint. Und dann wird man eins mit dem Entschluss, dann braucht man nicht mehr den Entschluss üben, weil das Gefühl ist da und setzt fort. Wenn das Gefühl kontinuell wird, der Geist stabilisiert sich und wird eben das, was er entschlossen hat, er wird Liebe. Im Sinne von Metta.